herzlich willkommen zum Uncast Folge 195. Ja, mit großen Schritten auf die 200 zu. Das neue TV heißt diesmal und ha, vielleicht könnt ihr euch schon denken, was das zu bedeuten hat. Ich habe probiert, hier natürlich auch wieder drauf zu achten. Ne? Ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass keine Aprilscherze drin sind. Ja, ich hoffe, ich bin da nicht einem aufgesessen, aber ich denke, ich habe da genug aufgepasst. Ich hasse Aprilscherze. Ja. bei einigen, da habe ich mich aber wirklich mich vergewissern müssen bei einigen News-Geschichten, dass da wirklich nichts, dass das wirklich keine Aprilscherze waren, aber es hat sich dann tatsächlich als echt herausgestellt. Als Thema natürlich die Woche Fire TV von Amazon. Das werde ich mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und die Community war auch wieder aktiv wegen der eventuellen Google-Runderneuerung, ja, und auch wegen HTC One M8 und Samsung S5. Da komme ich auch noch dazu. Und natürlich die App der Woche wie immer am Schluss. So, also, großes Thema natürlich, ja. Amazon lässt die Bombe platzen und präsentiert uns Fire TV. Eine Set-Top-Box mit einem Gaming-Controller und einer herkömmlichen Fernbedienung. Und damit wird es möglich sein, oder ist es möglich, eben Dienste zu sehen in den USA. Wohlgemerkt, da komme ich später noch drauf dazu. Und Radiosender zum Beispiel, also Pandora, ja, Major League Baseball, NBA kann man da drüber schauen, YouTube natürlich, Netflix, Hulu, HBO, Crackle und natürlich auch die eigenen Amazon Instant Video und Amazon Musikangebote. Ich glaube, beim Musikangebot bin ich genau, das ist, war nämlich eins, jetzt wäre ich fast drauf reingefallen, wo noch so ein bisschen Unverständnis da aufkommt, ja, warum das nicht geht, aber jedenfalls das Amazon Instant Video funktioniert, auch wenn die Amazon Music da nicht funktioniert. Und Preis von der Mac $99. Jetzt werden manche schon die Nase rümpfen. Ah, nee, dann bleibe ich beim Chromecast natürlich. Also ich kann euch sagen, das kommt ganz drauf an, welche Dienste ihr benutzt, ob das für euch gut ist oder nicht. Ich habe ja schon erwähnt, ich wollte unbedingt den Chromecast haben, aber ich habe ja meine Dienste wegen verschiedenen Gründen, anderen auch wegen der NSA-Geschichte, eben umgestellt auf andere Provider, mehr europäisch orientiert. Und da habe ich eben jetzt keine Verwendung mehr für das Chromecast, weil die Dienste, die ich nutze, momentan vom Chromecast noch nicht unterstützt werden. Falls das mal wird, dann kann man sich ja immer noch überlegen, so ein Stick für 35€ ist ja nicht ganz so teuer, kann man sich ja immer noch kaufen. Ja? Allen voran natürlich dieser, ohne dieser läuft bei mir gar nichts. Ja. Dieser ist ja so viel besser als All Access Music von Google Play. Aber egal, ist ja nicht das Thema. Bei dem Amazon Fire TV ist es aber ähnlich gelagert. Wer Amazon Instant Video nutzen will, ja, dem nützt der Chromecast gar nichts. Dem nützt auch Android-Tablets nichts außer den Kindle Fire. Ja? Und das Kuriose daran ist, das Amazon Fire TV basiert ja auf Android, so wie das Fire Tablet, ja. Und dennoch bietet man eben für Android-Geräte zum Beispiel keine App an, aus Copyright-Gründen, aus Kopierschutzgründen. In der Tat behauptet Amazon, auf Android wird zu viel kopiert werden und so, und deswegen macht man keine App, um eben so Amazon Instant Video zu sehen. Das hat natürlich auch den Zorn von vielen gegen Amazon gelenkt, ja, und da war natürlich Chromecast besonders gut. Ja, deswegen hat man eben jetzt ein paar Probleme. Aber um es mal gleich vorneweg zu sagen, Chromecast ist ein Streaming-Device. Ja, mehr nicht. Und Fire TV ist ein, ja, wie soll man sagen, eigentlich eine komplette Set-Top-Box, die eben wesentlich mehr kann als nur das Streamen von Inhalten. Beispielsweise auch eine Spielefunktion. Ihr habt richtig gehört. Man kann auch Android-Spiele benutzen, die angepasst wurden für Fire TV aus dem App Store von Amazon. Ja, wie alle Amazon-Produkte hat hier auch Fire TV keinen Original Google Play Store, sondern nur den Amazon App Store, in Anführungszeichen nur. Wobei das natürlich hier für diese Box sowieso kein großer Verlust ist, denn die Spiele, die müssen speziell angepasst sein. Da gibt es keine Touchpad-Emulation oder ähnliches, sondern das muss auf die Fernbedienung bzw. auf den Game Controller speziell angepasst werden. Da nützt gar nichts, wenn man also da den Original Play Store draufkriegt. Es haben schon welche übrigens geschafft, den Play Store auf das Gerät drauf zu machen, ja, aber wie gesagt, praktischer Nutzen ist so gut wie nicht vorhanden, weil es ja eben gar keine angepasste Software gibt im Play Store. Ja, wenn man damit natürlich noch anders machen kann, als nicht nur streamen, sondern auch spielen und das Gerät auch noch in der Lage ist, übrigens die Streams quasi aus dem Internet selbstständig zu verarbeiten, dann muss natürlich auch ein entsprechendes Power Device vorhanden sein. Und das ist tatsächlich der Fall. Und zwar steckt in der kleinen Android-kompatiblen Box ein Quad-Core-Prozessor drin, mit einem speziellen dedizierten Grafikprozessor natürlich, 2 GB Speicher und ein Dual-Band-Wi-Fi. Ja, es ist auch ein Ethernet-Anschluss drin, so dass man also auch verkabelt das Ding anschließen kann, was natürlich noch mal ein bisschen besser ist von dem Leistungsdurchsatz, von der Übertragungsrate her. Immer so Sache bei Wi-Fi. Dann auch ein Dolby Digital Ausgang, ja, das ist auch nicht schlecht, und zwar ein optischer Ausgang für einen normalen Receiver anzuschließen, und natürlich ein 108, einer 1080p Darstellung und eben wie gesagt die Fernbedienung, ja, und ein Controller, beides über Bluetooth zu nutzen. Und also ich muss sagen, das ist schon gut. Also für den Preis von $99 ist es absolut angepasst, genauso wie der Preis vom Chromecast für $35 auch sehr gut ist, oder 35 € ist das natürlich hier die $99 auch recht gut für die Leistung, die man bekommt. Also man hat auf jeden Fall da ein Gerät bei Amazon entwickelt, das eben weit über das hinausgeht, was eben eine dumme Streaming-Box ist. Es soll bitte nicht abwertend sein, ja. Also ich will jetzt nicht den Chromecast schlecht machen, um Himmels Willen. Nur, das sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Es wird halt überall verglichen mit dem Chromecast, aber es ist eben kein Chromecast. Nicht nur preislich nicht, sondern eben auch technisch nicht. Das ist eine Set-Top-Box wie Google TV. Ja. Und der Chromecast ist ein Streaming-Device, ein Streaming-Stick, um eben Inhalte an das TV zu streamen. So. Also das mal vorneweg. Es arbeiten bereits viele Entwickler daran, Spiele angepasst hier auf dieses Fire TV zu bekommen, unter anderem 2K, Ubisoft, Take-Two, ja, Minecraft und Sub-Zero sind bereits schon vorhanden. Ja. Sub-Zero übrigens ein Third-Person-Shooter. Und das sieht man schon, wohin der Weg geht. Und Leute, das ist die angekündigte Amazon-Spielekonsole. Ja. Es gab ja immer wieder Gerüchte, Amazon wird eine Spielekonsole rausbringen und so weiter und so weiter. Und Leute, das ist sie. Die wird zwar hier hauptsächlich vermarktet als TV-Box, ja, was auch recht gut ist marketingmäßig, ja, denn als Konsole, die zu vermarkten wäre jetzt, naja, also ne, es wäre eine gute Konsole, naja, oder so eine durchschnittliche Konsole, ja, von der Last Gen. Aber kein super tolle neue Konsolengeneration. Ja, das ist es definitiv nicht. Das ist mehr so für Casual Games und so weiter zu machen, die man eben von Android gewohnt ist auf dem TV. Ja, vielleicht ein bisschen besser, weil es ja eben für den großen TV angepasst ist und man einen vernünftigen Controller hat. Aber als Multimedia-Box, da ist sie top. Ja, da hat sie Leistungsdaten, die sehr großzügig bemessen sind und die eben auch dann versprechen, dass in Zukunft auch hochwertige Dienste angeliefert werden können, ohne dass die Box hier irgendwie am Stock geht. Ja. Also ich finde es sehr, sehr gut, diese Strategie, die eben hier Amazon mit dem Ganzen verfolgt. Und das ist ja auch eine Sache, die bei Amazon immer vorhanden ist, ja, ihr Content, das ist das Wichtigste, ja, und die Geräte, die sie anbieten, das sind nur die Plattformen für den Content von Amazon zu benutzen, ja, sei es jetzt beim Kindle Reader, ja, die E-Books, beim Kindle Fire die Multimedia-Inhalte, Musik, Videos, ja, und eben jetzt mit dem Fire TV hauptsächlich für Videos, ja, gedacht, um das eben am großen TV richtig zu sehen. Ja, es ist also damit die perfekte Box für das Amazon-Universum und für die Leute, die eben von Amazon ihre Sachen haben. Also, ich kann euch sagen, das Amazon Prime, ja, das macht so richtig Laune. Ich hab's letzte Woche schon mal gesagt. Also ich guck fast nur noch Amazon Prime Sachen. Die haben genau die Serien, die ich schauen möchte, ja. Endlich alle Folgen Doctor Who, cool, ja. Alles ist da drauf, was für mich interessant ist, ja. Und die Filmeauswahl ist auch recht gut für das Amazon Instant Video, was also in dem monatlichen Preis für Amazon Prime schon mit enthalten ist. Ja, das muss man immer sagen. Zusätzlich gibt es natürlich noch mehr, wo man auch zahlen muss dafür. Also ganz top neue Sachen, ja. Wobei ich kann eigentlich nicht sagen, dass jetzt beim Entschuldigung, beim Instant Prime Angebot jetzt nur olle Kamellen sind. Das kann ich absolut nicht sagen. Ja. Also da kann man sich auch Into Darkness angucken, Star Trek Into Darkness und so. Ja, und ich meine, es ist schon cool. Und von daher ist es gerade für die Leute, die einen Amazon Prime Zugang haben, ist es die Empfehlung, ja, das Teil zu kaufen, weil mit dem Chromecast kann man sich das nicht angucken. Ja. Und das ist nämlich eben die Stärke der Grundpfeiler von Amazon. Hier unseren Content kann man angucken mit den Geräten. Ja. Zum Glück die PS3, ja, kann es auch. Ne. Sonst könnte ich das Amazon Instant Video ja gar nicht nutzen, weil als Android-Benutzer eben, wie gesagt, keine Apps verfügbar sind, leider. Da muss aber Amazon auch noch was dagegen tun. Und tja, so sieht's aus. Ja. Zusätzlich eben für die Leute auch die Spiele, habe ich ja schon erwähnt, als für Spiele geeignet. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Bonusnutzen. Also insgesamt kann man sagen, ein guter Preis, sehr gute technische Daten. Und wo ist der Haken? Ja, für uns natürlich. US only im Moment, ja. Also was ist denn? Ich meine, man ist es ja schon gewohnt. Ja. Man ist es ja schon gewohnt. Und von daher habe ich mir auch gar keine Illusionen gemacht, als ich es mit dem Fire TV gesehen habe. Ich habe natürlich gleich geschaut, ob's da was gibt. Ja. Aber natürlich gibt es kein Fire TV in Deutschland noch nicht. Ob und wann das kommen wird, das steht in den Sternen, das weiß man nicht. Von daher muss man jetzt auch hier sagen, abwarten. Ja. Es hängt da natürlich sehr viel Verhandlungen mit dran. Logischerweise, das kann man sich ja vorstellen. Und von daher, ja, ich sag auch, Amazon Deutschland tut sich da jetzt nicht mit Ruhm bekleckern, ja, was das anbetrifft mit der Geschwindigkeit von Verfügung machen von US-Diensten. Also ich muss mal gucken, wie lächerlich lange die Amazon Cloud gebraucht hat, der Amazon Cloud Player, bis der von den USA zu uns geschwappt ist. Also irgendwie ist Amazon Deutschland so weit hinter Amazon USA hinterher, dass man schon die Befürchtung hat, die beiden haben ja gar nichts mehr miteinander zu tun aus dem Namen. Ja? Also das ist schon ziemlich heftig. Von daher würde ich mir da schon wünschen, dass Amazon.de mal den Hintern in Bewegung kriegt und da ein bisschen schneller wird. Aber vielleicht wird es ja mit Fire TV gar nicht so lange dauern. Mal gucken. Weil eben dieses Amazon Instant Prime Video ist ja auch schon vorhanden und dann sollten die doch das einfach so machen, dass die entsprechenden Funktionen nach und nach freigeschaltet werden. Also wenn jetzt zum Beispiel die Verhandlung mit dem und dem Filmstudio eben jetzt noch nicht steht, dann kann man doch aber die Amazon Instant Prime Videos auf der eigenen Plattform anschauen. Ich meine, wenn die über die PS 3 zu streamen ist, dann müsste es ja auch über die Amazon Fire TV ohne rechtliche Probleme gehen, weil das ein abgeschlossenes System ist. Ja? Und da müsste das ja okay sein. Also wie gesagt, wann, ob, das liegt natürlich ganz bei Amazon. Da können wir uns nur aufregen oder sagen egal oder wie auch immer, aber viel machen kann man dann natürlich nichts dagegen, kann man dann natürlich nicht dagegen. Klar. Aber ich muss sagen, ich würde das Teil, würde ich sofort bestellen jetzt, weil das, wie gesagt, das Amazon Instant Prime Video, das ist schon wirklich super, oder Amazon Prime Instant Video heißt das, oder irgendwie, was weiß ich, ist schon wirklich super. Ich habe auch schon überlegt, mir deswegen ein Kindle Fire Tablet zu holen, dass ich das auch so gucken kann. Auf der anderen Seite habe ich mir dann überlegt, naja, auf dem Tablet gucke ich eh nicht viel Videos. Ja, also ich bin da mehr so der schlägt mich jetzt gemütlich vor den Fernseher Typ und dann Kotatsu, vor allem wenn es kalt ist, ja, und schau mir da dann gemütlich die Videos am TV an. Ja, genau. Bin noch Old Generation, ja. Ich muss Filme noch am großen Bildschirm am TV sehen und nicht am kleinen Bildschirm am Tablet, ja. Computer, ja, hängt am TV, aber dann muss auch unter Linux das Teil laufen, was natürlich bei Amazon Instant Prime nicht der Fall ist. Ebenfalls, ne, aus den Copyright-Gründen. Aber deswegen nützt mir es also nichts. Also bleibt dann eben PS3 und sowas wie das Fire TV. Und das hat durchaus schon Macht. Wer seine ganzen Videos bei Google Play gekauft hat und seine ganzen Songs und alles bei Google hat, für den wird die Fire TV in Deutschland wohl kaum eine Rolle spielen. Ja, von daher wird sich der Sturm der Entrüstung, dass es nicht gleich in Deutschland verfügbar ist, sicherlich noch in Grenzen halten. Ja. Denn von den genannten Diensten gibt's ja gar keine in Deutschland, ja, bis auf das eben das Amazon Instant Video, ja. Netflix, Hulu Plus, Watch ESPN, Bloomberg, Pandora, und so, die alle sind bei uns nicht verfügbar, außer YouTube und Vivo. Ja. Und da wird es wahrscheinlich noch Lizenzverhandlungen geben müssen mit Vivo. Ja. Und ja, ansonsten nutzt es hier bei uns den Nutzern nicht. Vielleicht auch deswegen nicht zeitgleich gestartet, da lohnt die Anstrengung nicht. Also ich würde mir es wünschen, weil ich eben viele Inhalte bei Amazon habe. Und deswegen wäre es ja gar nicht mal so schlecht. Ja, einen europäischen Streaming-Service, weil ich das vorhin gesagt habe, wegen Wechseln, ja, von dieser und so weiter. Tja, europäischen Streaming-Service. Was haben wir denn da? Ne? myvideo.de ist interessant. Ja, auch dort gibt es übrigens Dr. Who-Folgen, ja. Kostenlos, allerdings nicht in dem Umfang und da gibt es immer nur häppchenweise. Ne? ja, die Streaming-Angebote von den einzelnen TV-Sendern über das Web, das wissen gar nicht alle. da wäre auch noch was zu reißen. Ja. Aber da ist halt eben die Sache, da werden die Lizenzverhandlungen wirklich ganz, ganz, ganz schwierig und langwierig sein. Da mache ich mir gar keine Illusionen. Also von der Webseite von RTL, das direkt an Fire TV streamen. Oh, also ich kann mir schon vorstellen, dass der RTL von Amazon erstmal Kohle sehen will. Ja. Und ich glaube, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt. Naja. Gut, man darf ja noch hoffen dürfen. Also so viel zum Fire TV. Ich finde schon, das ist eine beachtliche Sache und das wird in Zukunft eine große Rolle spielen, in den USA sowieso, aber vielleicht auch bei uns, das muss man warten. Offenbar hat der Allcast-Entwickler schon mal was übrig für Fire TV und lobt die API, die Amazon hier gleich mit veröffentlicht hat, denn er hat bereits Allcast zum Laufen gebracht mit diesem Fire TV und da muss man also sagen, Hut ab, Kaushik Dutta nennt er sich, der hat es also in Rekordzeit geschafft. Natürlich, bis die offizielle Version verfügbar ist, wird natürlich noch etwas dauern, aber immerhin kann er schon erste Inhalte ans Fire TV von Amazon schicken übers Handy. Allcast ist ja so ein Multitalent, ja. Vor kurzem kam die Chromecast-Unterstützung dazu, nachdem es ewig gedauert hat, weil Google die APIs nicht veröffentlicht hat, beziehungsweise die maßgeblichen APIs. Und bei Amazon Fire TV scheint es wesentlich besser zu klappen. Ja. Also, lässt einen hoffen. Ja, also, News-Meldungen. Thema hat ein neues Update bekommen. Thema hatte ich ja schon mal vorgestellt. War auch, glaube ich, App der Woche. Ein Programm, das ein komplettes Redesign des Android-Geräts erlaubt. Ja, also im Prinzip ist es ein Launcher, ja, aber einer, bei dem man wirklich alles anpassen kann. Wirklich alles anpassen kann. Da kann man das Handy dermaßen verändern, dass man überhaupt nicht mehr erkennen kann, dass es Android ist. Ja. Nicht, dass man das unbedingt machen sollte, aber man kann es machen. Ja. Und da gibt's dann eben fantastische Themes drauf, die das Gerät fast zum Unikat machen. Ja, ja, oder zumindest was Besonderes. Ja. ganz, ganz toll. Und das ist jetzt weiter verbessert worden, denn jetzt sind auch Icon-Packs möglich, das direkt umzuswitchen, ja, in dem Programm. Und auch das ist wieder eine schöne Erweiterung, ja, denn damit ist es möglich, schnell auch andere Icon-Packs eben in bestimmte Themes zu integrieren und ist zwar immer noch in der Public-Beta-Phase, das ganze Programm-Thema, aber läuft schon sehr, sehr stabil. Allerdings braucht man da richtig viel Speicher, also unter 1 Gigabyte RAM Hauptspeicher geht schon mal gar nichts vernünftig. Deswegen ist es also sehr ressourcenhungrig. Aber bei der Möglichkeiten an Designvariationen muss man fair bleiben, muss sagen, okay, das ist noch erträglich. Ja, für das, was es kann. Natürlich gab es auch bei dem Update weitere Bugfixes und beispielsweise kann man jetzt gibt's jetzt auch eine neue Kategorie Bollywood Themes. Ja, Bollywood Themes. Wow, wow, wow, Leute, lasst das eure Frau nicht hören. Ja. Sonst geht's rund, ne? So, und das war jetzt auch total sexistisch, ja. Wieso kommt man drauf, dass Bollywood-Filme nur von Frauen gemocht werden? Ha! Weil ich finde Bollywood auch cool, ja. Sehr cool sogar. Mhm. Tja. die Folge von Big Bang Theory, bei der Raj mit der, wie heißt sie nochmal, mit der Bernadette, genau, hier diese Bollywood-Tanzeinlage macht. Ah, das finde ich sehr genial. Ja. Ich möchte das Lied haben. Ja. Unbedingt auf CD. Yo, also Thema als Update jetzt unbedingt mal angucken. Die Samsung Galaxy Tab 4 oder Tab 4 Reihe ist nun offiziell. So sieht's aus. Wie nicht anders erwartet, hat Samsung die neue Tab 4 Linie auf dem Markt offiziell angekündigt. Bla bla bla. Es gibt ein 7 Zoll, ein 8 Zoll und ein 10.1 Zoll Gerät, natürlich wie gewohnt, ja. Alle LCD-Displays haben 1280x720 Bildpunkte Auflösung, was durchaus okay ist. Statt einem Dual-Core wie beim Tab 3 kommt jetzt ein Quad-Core-Prozessor zum Einsatz mit 1,2 GHz getaktet, 1,5 GB Speicher, eine Micro-SD-Karte ist möglich mit bis zu 64 GB, 3-Megapixel-Kamera hinten, 1,3-Megapixel-Kamera vorne. Beides ein bisschen wenig, aber naja, okay. Ist ja ein Tablet. Die 10.1 und 8.0 Version kommt mit 16 GB Speicher. Die 7er Version wird sowohl in 8 GB als auch in 16 GB angeboten. Beim 10 Zoll Gerät kommt ein 6800 mAh Akku zum Einsatz. Wow. Beim 8 Zoll ein 4450 mAh Akku. Ja. Was beim 7er, bei der 7 Zoll Version dabei ist für einen Akku, weiß man nicht. Und alle drei Geräte wird sowohl in einer Wi-Fi-Version angeboten, als auch in einer 3G LTE-Version. Ja. Was die ganzen Dinger kosten werden, weiß man noch nicht. Allerdings kann man davon ausgehen, dass das nicht ganz so teuer wird, denn diese Tab-Reihe hier in diesem Segment ist eigentlich relativ günstig sogar. Ja, die Tab 3 Linie gibt's glaube ich schon für unter 199 €. Okay, ich meine, Straßenpreis ist sowieso niedriger, aber ich meine, das war sogar der empfohlene Preis. Ich muss gerade mal gucken. Samsung Galaxy Tab 3, wenn man da mal jetzt das 7 Zoll Tablet nimmt, dann gibt es ja schon für 122 € bei Amazon. Das ist der Hammer. Aber der offizielle Preis liegt, glaube ich, dann doch etwas höher. Ich denke, das war 199. Und ich denke, so in dem Bereich wird es dann auch liegen bei den Tab 4 Geräten. Und das würde natürlich heißen, dass es ein sehr, sehr guter Preis ist für diese Tablets. Samsung hat die Woche sowieso wieder ein paar Schlagzeilen gemacht. Unter anderem wird hier angekündigt, dass ein weltweiter Start des Samsung Smart Home Service, ja, jetzt bevorsteht. Das wurde angekündigt von Samsung. Und das ist sehr, sehr interessant. Ich habe ja schon mal öfters gesagt, dass die beiden Firmen LG und Samsung eben hier perfekt geeignet sind, um die Haushaltsgeräte zu automatisieren, da sie in allen möglichen Bereichen aktiv sind. Also Samsung hat von Kühlschränken über Waschmaschinen bis zu Stereoanlagen eigentlich alles im Sortiment, ja. Und auch wenn manche Produktreihen bei uns sehr unbekannt sind, in manchen anderen Ländern sind die sehr, sehr bekannt. Aber ich meine, Samsung Waschmaschinen und Kühlschränke darf man bei uns wohl auch in jedem besser sortierten Elektronikmarkt sehen. Ja, ist klar. Und hier wird dann halt auch hier das nette Model hier. Ich meine, wer guckt dann da noch auf die Haushaltsgeräte? Na, das frage ich mich jetzt immer bei diesen Models. Ja. Aber vielleicht soll man sie auch gar nicht. Auf jeden Fall hat die so ganz lasziv hier ihr Tablet in der Hand, ja, ihr Galaxy Tab. Und damit steuert sie dann natürlich TV, ja, hatte ich schon fast vergessen, Samsung, sehr großer Anbieter von TV-Geräten, ihr TV, ihr Waschmaschine und so weiter. Und was da natürlich letztendlich da wieder an nützlichen Sachen rauskommt, das hängt natürlich an der an dem Einfallsreichtum der Firmen, ja, also in dem Fall von Samsung. Die Waschmaschine per Tab zu steuern ist wahrscheinlich so interessant wie ein Käsesandwich jetzt statt auf dem Grill in der Mikro zu machen, ja, also da, ich weiß nicht, Grill schmeckt besser, ne? Mikro geht schneller, also ich weiß nicht, also sinnlos, ja? Und ja, was soll man da jetzt sagen dazu, ne? Dann braucht man halt eine Vision, und ob so eine große Firma wie Samsung die richtigen Visionen hat, daran ist es ja immer gescheitert im Endeffekt. Ja, Sony ist ja auch so ein Multiunternehmen, LG ist so ein Multiunternehmen, LG hat es auch angekündigt, dass sie da einsteigen wollen. Und ja, also da müssen wir mal überlegen, was könnte man denn mit einer Waschmaschine machen? Was vielleicht gut wird, die Waschmaschine. Das wäre etwas, wo ich sehr dringend bräuchte. Die Waschmaschine müsste mir melden auf das Handy, wenn sie denn jetzt gerade fertig ist. Ja? Denn je nach Waschprogramm, je nach Waschladung brauchen die modernen Waschmaschinen heute unterschiedlich lange. Ja? Wenn die Waschmaschine woanders steht, ja, zum Beispiel im Waschraum etc., ja, das ist total nervig. Ja. Entweder stellt man sich dann die Uhr, das vergesse ich regelmäßig, oder ich gehe dann runter, gucken, ah ne, Maschine läuft noch, ah toll, wieder hoch, ja super, danke. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel was. Ja. Boom, das kann ich mir vorstellen. Hm. Das Programmieren der Waschmaschine, ich weiß schon, das geht an dem Drehrädchen schneller. Dann brauche ich keine Tablet-App dazu zustande. Ne? Beim Kühlschrank sieht es schon wieder anders aus. Ne? Natürlich, beim TV-Gerät, da gibt es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, was man machen kann. Smart TV ist da natürlich das Stichwort. Das kann man wunderbar steuern mit dem Tablet. Ja? Auch Audioanlagen zu steuern wäre sehr, sehr schön. Aber mir schwebt da schon mehr vor, ja. Ich hätte zum Beispiel gern so ein Audiosystem, wo in verschiedenen Räumen, ja, Lautsprecher stehen. Das ist immer wieder das Problem. Und dann in dem Raum die Lautsprecher aktiv werden sollen, in dem ich mich gerade befinde. Ja. Also quasi der Sound, die Musik läuft mit mir durch die Wohnung, ja, das wäre etwas, wo ich mir sehr stark wünschen würde, und wo auch so eine Vernetzung dann wieder Sinn macht. Aber ich denke, wir müssen mal abwarten, vielleicht kommen da noch ganz andere Sachen raus, über die ich jetzt gar nicht vorstellen kann. Ja, und nochmal, Samsung hat diese Woche mit dem Galaxy S5 positive Schlagzeilen gemacht. Da gibt's ja hier dieser Fall- und Autoüberfahrtest, ja, von at I crack your iDevice, ja, so heißt der auf Twitter, und der macht immer ganz gute, interessante Robustheit-Tests, muss ich mal sagen. Und ja, der lässt sich das was kosten, was der an Geräte kaputt macht, ist Wahnsinn. Nicht kaputt gegangen bei all dem ist allerdings das S5. Und das war äußerst bemerkenswert. Wenn ich das richtig weiß, das erste Telefon, das alles überstanden hat. Zwar wurde das also erstmal zweimal von Höhe Hüfte fallen lassen, ja, dann von überm Kopf runterfallen lassen, ja, Und nur an der Seite wurden halt leichte Dellen am Aluminiumrahmen, ja, gesehen. Ja, klar, durch den Aufprall. Aber funktioniert hat das Telefon. Und auch das Glas ist nicht gesplittert. Hammerhart, wie haben die das gemacht? So, und zu guter Letzt durfte noch ein Tesla Model S, ja, drüber fahren. Und das ist kein kleiner Hupser, ja, sondern das Teil hat einiges an Gewicht. Wenn ich es richtig weiß, durch die Batterien fast 2 Tonnen, glaube ich. Ja, wenn ich das richtig weiß. Und ja, ihr dreimal dürft ihr raten, das Telefon funktioniert noch. Display ist nicht gebrochen, Telefon funktioniert noch. Ja, zwar ist die Rückschale, die passt nicht mehr ganz drauf, weil der Rahmen halt etwas deformiert ist. Die Glasabdeckung von der Kamera ist zerschmettert, ja, ist gebröselt, aber das Glas vorne, das Display, funktioniert noch und das Handy funktioniert technisch noch einwandfrei. Ist das der Hammer oder was? Es ist das erste Mal, wo ein Gerät überstanden hat, diese ganzen Falltests plus nochmal vom Auto überfahren ist. Ja, ist ja der Hammer. Ja. Also von daher, man kann nicht sagen, dass das Galaxy S5 leicht kaputt machen wäre. Ja, also da muss ich schon sagen, es war vielleicht doch richtig, richtige Mischung zwischen Aluminiumrahmen und Plastik bei Samsung, denn so geht das. Ne? Nicht schlecht. Bei Gmail tut sich was. Gmail bekommt eine Überarbeitung, eine optische Überarbeitung und hier habe ich mal einen Artikel verlinkt, wo man so mal gucken kann, wie das eventuell aussieht, ja, oder wie das aussehen wird. Da wird einiges drin sein. Es gibt auch mehr Tabs, ja. Es gab ja schon vorher die Social Promotions, Forums und Updates Tabs. Jetzt gibt's noch weitere, wie zum Beispiel Reisen, Einkäufe und Finanzen. Ja, dass das auch automatisch separiert wird von Gmail, ja, dann wird's optisch sehr stark sich ändern. Das Gmail sieht eigentlich aus wie Google Plus, ja. Ja, warum nicht, ne? So ein bisschen einheitliches Design ist ja gar nicht mal so verkehrt. Und es dürften noch einige andere Features auftauchen. Und unter anderem wird ein Pinning-Feature hier angeführt in dem Artikel, wo man also Mails anpinnen kann, dass die immer oben bleiben, auch wenn neue reinkommen. Das ist eigentlich ganz gut, so dass man die schon also immer quasi vor also ins Gesicht gedrückt bekommt. Ja, und wo man auch mal reinlesen kann, schnell, und die trotzdem dann pinnen und nicht wieder als ungelesen markieren. Also das ist sicherlich eine Funktion, die ganz interessant ist. Auch eine Snooze-Funktion soll es geben. Das heißt, die Nachricht verschwindet erstmal, kommt aber nochmal als richtige Nachricht ins Sichtfeld, wenn der entsprechende Zeitpunkt, den man ausgewählt hat, vorbei ist oder erreicht ist, ja. Dann kriegt man das also nochmal zu Gesicht. Das ist nicht schlecht. Also das heißt, wenn zum Beispiel da drin steht in der Mail, ja, morgen, ja, nochmal so und so, ja gut, Snooze, ne, morgen, dann kommt die Mail morgen früh nochmals als neue Mail zu sehen, sodass man das ja nicht vergisst. Das finde ich auch eine gute Sache. So kann man endlich mal das wegmachen, ja, was, ja gut, das ist ja erst morgen, warum ist denn das jetzt in meiner Inbox? Ja, weg damit. Ja, so, und dann ist es weg. Dann vergisst man es morgen, ne. Also es ist schon eine schöne Sache und viele weitere Funktionen soll es da geben. Auf jeden Fall gibt es eine große Überarbeitung wohl. Die SMS-Funktion, die ist aus Gmail übrigens schon entfernt worden. Ja. Google hat die kurzerhand weggemacht und man vermutet, dass dahinter steckt, dass man eben auf das Hangouts gehen soll, wenn man SMS schreiben möchte und es nicht mehr über Gmail macht. Gut, ich meine, es ist ja auch nur eine kleine Umstellung. Ich wusste eh nie, was eigentlich SMS-Funktion in Gmail zu suchen hatte. Also, muss ganz ehrlich sagen. Von daher ist klar, wer Hangouts benutzt, soll eben das im Hangouts machen und wer eine andere SMS-App installiert hat, kann es ja auch dort machen. Also bei Gmail hat es eh nie zu suchen gehabt. Trotzdem scheinen welche sehr getroffen zu sein. Dadurch finde ich es gar nicht lustig, dass diese Funktion hier entfernt wurde. Aber also da rege ich mich nicht aus. Da gab es schon mehr Sachen die Woche, über die ich mich aufgeregt habe. Nicht gerade aufgeregt, aber so eine Augenbraue als Zeichen der Verwunderung ist mir schon hochgegangen, ja, als ich die App FireChat genauer unter die Lupe genommen habe. Ja, FireChat, eigentlich schon vorletzte Woche, geisterte die da herum auf verschiedenen News-Sites und jetzt ist FireChat auch für Android erhältlich. Was ist FireChat? Eine, ja, ihr würdet es kaum glauben, eine Chat-Applikation, allerdings nicht über Internet, sondern nur lokal über Bluetooth und Wi-Fi. Ihr habt richtig gehört, also lokal, das heißt maximal die Wi-Fi-Reichweite, ja, kann genutzt werden, um mit jemandem zu chatten. Ja. Zuerst ist das mal verwunderlich, weil wenn ich mit jemand in dieser Reichweite bin, ja, vor allem Bluetooth-Reichweite, 10 Meter, ja, dann kann ich doch mit dem sprechen, da brauche ich doch nicht zu chatten. Ja. So ist jetzt hier, was weiß ich, wenn ich mit jemand was gucke, soll ich dem dann eine SMS, eine Nachricht schreiben, ja, während man am Fernsehen guckt. Wie, das ist so Blödsinn. Aber es gibt natürlich Sachen, wo das benutzt werden kann. Beispielsweise in Meetings, ja. Wobei, das sollte man da schreiben. Na, sowas. Da chattet man doch nicht. Aber da könnte man das zum Beispiel benutzen, ja. Im Klassenzimmer, ja. Da kann ich mir das auch gut vorstellen, ne. Und, auf lauten Partys beispielsweise, ja. Also wenn man jetzt irgendwo ist und es ist wirklich eine Mörderparty, ja, dann kann man vielleicht über Wi-Fi, Bluetooth, 10 Meter wahrscheinlich eh zu wenig, aber über Wi-Fi dann zumindest noch denjenigen auf der Party erreichen, wenn man denn eine Nachricht schreiben will. Ne? Also da ist es vielleicht gar nicht mal übel. Nur, also was heißt nur, dass der Vorteil daran ist, dass das nicht über das Internet läuft, sondern direkt von Gerät zu Gerät, nicht übers Internet. Ja. Das heißt, es werden keine Daten ins Netz überspielt. Das ist ja super. Also somit könnte man sagen, sichere Chats untereinander, wenn man das Internet gar nicht braucht. Ist ja super. Ja. Aber, und jetzt kommt das Riesen-Aber, und das finde ich unbegreiflich, ja, unbegreiflich. Keine Verschlüsselung wird benutzt. Zumindest wird hier nirgends eine Verschlüsselung erwähnt. Ich habe die gesamte Seite durchsucht, ja, keine Verschlüsselung. Offenbar setzt man auf die Bluetooth- beziehungsweise normale Wi-Fi-Verschlüsselung, was natürlich aber vollkommener Unsinn ist, denn in dem entsprechenden Netzwerk sind ja dann die Daten unverschlüsselt, weil ja der Schlüssel bekannt ist im Prinzip. Ja. Und damit ist natürlich auch Tür und Tor geöffnet für Abhörattacken, ja, nicht nur von Regierungen, sondern auch von dem findigen Hacker, der auch mit auf der Party sitzt. Das wird noch ein Spaß werden, Leute, das kann ich auch sagen, wenn dann eure Firechats Nachrichten auf einmal im Internet zu lesen sind, ja, und ihr gedacht habt, ja, ist ja alles super sicher, ne? Internet wird ja nicht benutzt. Leute, ne? Ist es mir unbegreiflich, da wird ein gutes Konzept wird zunichte gemacht, ja? Falls doch eine interne Verschlüsselung verwendet wird, wird das jedenfalls hier nicht nicht kommuniziert. Ich konnte es natürlich nicht überprüfen. Aber es ist natürlich naheliegend, dass man da denkt, dass eben so diese interne Kommunikation braucht man ja nicht extra zu verschlüsseln, es ist ja nur intern. So hat Google ja auch gedacht und hat ja tatsächlich die Kommunikation zwischen ihren eigenen Google-Servern, ja, weil das ja ihr eigenes Netzwerk war, das Google im Prinzip betreibt, da braucht man ja nicht zu verschlüsseln. Ja, wie sie dann gemerkt haben, dass dieses interne Netzwerk angegriffen wird und abgehört wird von der NSA. So, jetzt wird verschlüsselt. Und diesen Fehler macht man eben immer wieder gern, weil man denkt, ja, das ist ja ein abgeschlossenes System. Ja, aber abgeschlossene Systeme sind auch genauso angreifbar, wenn man Teil dieses abgeschlossenen Systems ist. Ja. Da nützt es dann eben auch nichts mehr. Nun ja. Also, vielleicht wäre das was für die nächste Version von FireChat unbedingt schon. Also ich würde es nicht empfehlen zu nutzen. Weil gerade bei Wi-Fi-Hotspots sagt man es ja auch immer, ja, nicht mit unverschlüsselten Hotspots, ja, kommunizieren, denn sonst kann jeder die Kommunikation abhören. Aber das gilt natürlich auch für verschlüsselte Netzwerke, wenn in diesem verschlüsselten Netzwerk mehrere Teilnehmer vorhanden sind, ist ja ganz klar. Gut. Jo, also nächstes. Eine Minute Ladezeit für einen Akku. Wäre das nix? Da ist jetzt eine Firma dran, genau das zu verwirklichen. Dank Nanotechnologie hat StoreDot ein Verfahren entwickelt, wie man einen Akku für hier, das wurde ein Samsung Galaxy hier verwendet, innerhalb von einer Minute komplett laden kann. In dem Video wird gezeigt, wie ein S3 mit einem Akkustand von 27% innerhalb von 29 Sekunden auf 100% geladen wird. Im Moment sind die Akkus natürlich noch so dick, ja, und groß, jenseits von Gut und Böse, ganz klar. Also ist noch nicht für die richtige Nutzung geeignet, aber die Firma ist sehr, sehr zuversichtlich und spricht davon, dass die Massenproduktion von kleineren Ladegeräten bzw. Akkus dann entsprechend bis Ende 2016 möglich ist. Das ist zwar noch eine ganze Zeit lang hin, aber wenn man mal überlegt, dass das in den letzten 20 Jahren kaum was verbessert wurde mit den Akkus, ja, in der Tat, dann kann man schon sagen, dass das ein richtig großer Schritt ist, denn dann bräuchte man sich wirklich keinerlei Gedanken mehr zu machen über die Akkus. Dann würde auch ein kleinerer Akku reichen, weil man den dann vielleicht zweimal am Tag für eine Minute anschließen kann und dann kommt man überall durch. Ja, also eine Minute, das ist ja Wahnsinn. Ne? Das wäre doch mal schön. Ich hoffe, dass es sogar noch schneller geht. Und vielleicht habe ich ja das Glück und krieg so ein Testgerät schon, weil es hieß ja hier Massenproduktion. Ich würde mich auch mit dem Gerät der Nicht-Massenproduktion zufrieden geben. Ganz klar. Nein, es muss zwar noch tragbar sein. Also der Akku, der hier jetzt im Video geladen wird, den möchte ich nicht gerne haben. Ne? Das wäre mir dann doch ein bisschen zu umständlich, ja? Zu unhandlich. Ja, und wieder macht das Android Chrome Gerücht die Runde, dass Android und Chrome zusammengehen, diesmal unter dem Namen Hera. Ja, die soll der Codename sein, laut einem Gerücht von Android Police. Und die schreiben hier nämlich, dass das der wahre Hintergrund ist für die komplette Überarbeitung des Designs bei Gmail und anderen Apps in den nächsten Monaten und dass dahinter eben dieses Projekt Hera steht, das eben Chrome und Android zusammenbringen soll als neues System im Prinzip und damit eben das integrieren. Und man schätzt, dass es entweder Android 4.5 oder 5.0 ist, ja, oder wie das dann auch immer heißt. Vielleicht heißt sie dann Hera. Wobei, wie gesagt, das ist nur ein interner Codename momentan. Und die werden normalerweise auch bei Google geändert. Ja. Aber wer weiß, vielleicht kommt das neue Android, vielleicht heißt es dann nicht mehr Android, sondern vielleicht Android Hera oder einfach die Version von Android heißt Hera. Und bringt dann eben alles zusammen. Ja. Das dürfte wirklich mal interessant sein. Auch wenn das jetzt hier keine Komplettintegrierung von Chrome OS sein soll, offenbar, sondern mehr Richtung Chrome Browser. Ja. So wäre das doch ein weiterer Schritt zur Zusammenführung von Chrome OS und Android in ein System. auch wenn es immer wieder heftigst dementiert wird von Google, aber so, naja, wenn man dann sieht, wer jetzt die Android-Sparte hat, ja, der auch die Chrome-OS-Sparte hat und Chrome-Sparte hat, also ich muss schon sagen, dann kommt einem der Gedanke natürlich immer mehr. Ja, ganz klar. So, das war's mal heute mit den News und jetzt komme ich mal zu den zu der Community. Plant Google eine Runderneuerung? Das geht jetzt gleich hier an, das Thema Hera an. Das soll wohl auf das Gleiche ansprechen. Das hat der Christian geschrieben in der Community, dass eben hier hinter dem Ganzen eine große Umstellung stattfindet. Hier wird spekuliert in dem Artikel, in dem verlinkten bei Android Pit, dass es wohl auch eine oder wohl um die Wearables geht, dass also die Geräte wie eine Uhr oder die Google Datenbrille, dass die dann eben hier profitieren von dieser Umstellung, dass diese Umstellung deswegen passiert. Da würde ich die andere Story eher schon favorisieren, dass das eben hier bei Hera passiert, damit Chrome und Android zusammenkommen. Weil das scheint mir doch ein bisschen zu groß zu sein, diese Umstellung. Und vor allem das Design, was man da so sieht, über diese Screenshots, die es schon gibt, die sind genauso wenig für Wearables geeignet wie die alten Designs, ja. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das der Grund ist. Auf jeden Fall ist Großes in der Mache, ja? Und da wird's noch ganz, ganz spannend werden, was in den nächsten Monaten rauskommt. Vielleicht erfahren wir ja schon mehr bei der Google I.O. Ich glaube, im Mai ist die. Vielleicht erfahren wir da schon mehr. Oder war es im Juni? Ich glaube, ich bin mir sicher. Es gibt so viele Termine momentan. Vielleicht erfahren wir da schon mehr, was es denn damit auf sich hat mit Hera, beziehungsweise mit diesem mit dieser Überarbeitung von dem Design. Vielleicht sehen wir auch noch ein paar Sachen davon, bevor es dann tatsächlich kommt. Ich schätze mal dann Jahresende mit der neuen Version von Android. So, dann habe ich noch eine Zuschrift bekommen, die möchte ich euch gerne vorlesen. Und zwar hat der Alexander geschrieben, mit einem Einwurf zur Folge 194, HTC gibt Gas. Da schreibt er, Rio, ich finde im Vergleich zum HTC One M8 hast du das Samsung Galaxy S5 zu schlecht bewertet. Letzteres nanntest du langweilig. Samsung hätte sich nicht getraut, etwas Neues zu machen gegenüber dem S4. Aber inwiefern ist das denn beim M8 anders? Es sieht optisch recht ähnlich aus wie der Vorgänger. Der Arbeitsspeicher ist nicht größer geworden. Der eingebaute Speicher ist sogar kleiner geworden. Die hintere Kamera hat wieder nur 4 Megapixel. Lediglich die Frontkamera ist besser geworden und ist schneller geworden. Das S5 ist im Großen und Ganzen ein iteratives Update zum S4, aber dennoch hat es ein paar wirklich nette neue Features, Wasserresistenz, Herzfrequenzmesser, Fingerabdruckscanner und HDR-Videoaufnahme. Insofern finde ich, dass das S5 mehr Anerkennung verdient hätte. Ja, Alexander, also auf jeden Fall, das S5 ist schon ein gutes Gerät. Ja. Nur, ich finde es halt immer noch langweilig im Vergleich zu dem Vorgänger S4, weil es eben optisch, ja, nichts großartig Neues bietet. Ja. Da hat es HTC schon ein bisschen, hat da schon ein bisschen mehr geboten. Also das HTC ist jetzt aus einem anderen Material im Prinzip. Ja. Es ist noch mehr Aluminium dran. Ja, das mag man schlecht oder gut finden, ja, aber in dem Fall, es ist mal was anderes. Ja. Dann ist es ja bei der Samsung-Reihe so, dass nicht nur das S4 als Vorgänger jetzt da ist, sondern auch noch das S2, das S3, ja, und ehrlich gesagt, die alle unterscheiden sich nur minimal voneinander, ja, und deswegen ist es mittlerweile langweilig, Ja. Wenn das S4 jetzt ein ganz neues Design gewesen wäre und dann kommt das S5 raus im gleichen Design, ja mein Gott, da hat doch niemand was dagegen. Ja. Also zweimal hintereinander kann man das Design ja machen, aber also ich weiß nicht, ja. Also bis auf kleine Änderungen sehen die Samsung-Geräte doch alle gleich aus. Ja. Also wenn ich auf der Straße jemanden mit einem Samsung-Gerät sehe, kann ich kaum sagen, das ist ein S4, das ist ein S5, das ist ein S3. Ja. Und deswegen ist es schon eben, jetzt müsste mal was Neues kommen. Ja. Genau dasselbe gilt übrigens auch für die Oberfläche. Ja, auch Samsung hat Anpassungen, wie ich ja schon ausgeführt habe, am TouchWiz gemacht, Richtung eher wie das Stock Android, aber bei weitem nicht so viel, wie jetzt HTC gemacht hat mit dem Sense 6. Das Sense 6 ist ja geradezu phänomenal im Vergleich zum Vorgänger. Das ist der Vorgänger, da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt, das ist so überfrachtet und totaler Wahnsinn war das, ja. Und das Sense 6 sieht ja so richtig aufgeräumt aus. Also da ist auch wieder optisch was besser. Technisch gesehen muss ich dir natürlich recht geben. Technisch gesehen bietet das S5 im Vergleich zu S4 wesentlich mehr als das HTC One im Vergleich zum das HTC One M8 im Vergleich zu dem Vorgänger des alten HTC One, ja. Da gibt's gar nichts dran zu deuteln, ja. Das Einzige, was beim HTC One M8 technisch deutlich Aufmerksamkeit gebührt, ist, dass eben jetzt eine Dualkamera ja hinten benutzt wird. Das darf man nicht unterschlagen. Zwar sind es tatsächlich noch die 4 Megapixel, aber mit zwei Linsen, die eben besondere Effekte ermöglichen. Gerade für Internetanwendungen ist es super gut geeignet. Ich habe jetzt schon die Kamerasoftware in den Himmel gelobt, ja, was mit diesen beiden Linsen möglich ist. Das ist wirklich super und das wird eine neue Reihe von Internet Fotos uns bescheren, da bin ich mal ganz sicher, denn da kann man einiges mitmachen. Ja. Ja, der Fingerabdruckscanner, das ist so eine Sache, ja, da bin ich nicht ganz so begeistert, ja. Der Herzfrequenzmesser kann man mit jedem Android-Handy machen. Mit der Software, wie heißt sie nochmal? Moment, die habe ich auch drauf, nutze ich sogar, habe ich sogar schon geprüft mit geeichten Geräten, ist super genau. Wo ist es? Instant Heart Rate, genau, gar nicht mal so teuer. Und dann kann es jedes Android-Handy mit Kamera und Blitzlicht. Wasserresistenz absolut, ja, ganz wichtig eigentlich. Schade, dass das HTC One M8 nicht bietet, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, das Spritzwasser geschützt, aber lange nicht so wasserresistent wie das Samsung. Ja. Von daher, deine Kritikpunkte sind zwar schon berechtigt, aber das ist ja auch nur meine persönliche Einschätzung von dem Ganzen und ich habe ja aber auch dazu gesagt, dass ich keinen Zweifel daran habe, dass das S5 der Mega Erfolg wird wieder, ja, aber ich wünsche auch, dass das HTC One M8 hier viel Zuspruch bekommt, denn wie ich schon ausgeführt habe, das ist wahrscheinlich die letzte Chance für HTC auf dem Android-Markt. Gut, also dann, was haben wir noch? Ja, Humble Bundle 9 Android und PC vom Roberts. Der hat mir das geschickt. Hätte ich glatt übersehen diesmal, das Humble Bundle. Ja. Und was da wieder für schöne Spiele drin sind. Erstmal vorneweg, Humble Bundle, ihr kennt es ja, habe ich schon öfters genutzt. Habe ich schon öfters in den News genannt, jedes Mal, wenn Neues rauskam. Ja. Diesmal geht's nur für PC und Android, ja, dieses Ganze. Und mit PC ist allerdings auch Mac gemeint. Die Spiele funktionieren jetzt auch am Mac. Keine Panik also. Nur bei iOS, da gibt's nichts. Ja, also die Spiele laufen nicht auf iOS. Dafür aber auf Android. Und auf Linux, Leute. Auf Linux läuft das Zeug. Alles DRM-frei zu bekommen unter Linux. Super toll. Da haben wir zuerst mal Broken Sword 2, The Smoking Mirror. Ich glaube, Broken Sword war bei uns unter dem Namen Baphomets Fluch wenn ich richtig weiß, ich muss mal gucken, nicht, dass ich was Falsches sage, also ein Adventure eigentlich par excellence, das viele Fans hatte. Ja? Und jawohl, genau, so ist es. Baphomets Fluch heißt es bei uns. Und das heißt also sehr interessante Unterhaltung, ja, für Adventure-Fans auf jeden Fall. Bridge Constructor ist eines meiner Favoriten hier in diesem Bundle. Ja. Ich liebe dieses Brückenbauen und dann lasse ich schwere LKWs drüber rollen, guck, ob meine Konstruktion hält oder nicht. Bridge Constructor wurde da in dem Sinne noch ein bisschen verbessert, so dass man ganz verrückte Sachen machen kann damit und auch machen muss. Ja. Also auch da ist wirklich einiges geboten. Typewriter, ja, also nicht Writer, sondern Rider, ja, Typewriter, ist ja ein sehr seltsames, aber trotzdem kurioses Spiel, super Spiel, ja, mit sagen wir mal mit Tippen, ne? Also man muss sich durch Typografien hindurch schlängeln, ja, und dort mit seinen Fonts und Charakteren spielen, ja, und dann wird so ein, ja, wie ein kleines Adventure gemacht, ja, entfernt Adventure, ja, mit den Fonts wie Garamond, Helvetica, Times New Roman, ja. Ja, und Comic Sans ist auch dabei übrigens, ja. Ja, ja, yeah. Und das Ganze natürlich schön, auch mit Musik schön unterlegt, so. Also, hört sich verrückt an, ist verrückt und das macht's vielleicht gerade gut. Ja. Nächstes ist Ravensward Shadowlands, das war schon mal bei einem anderen Humble Bundle mit drin. Auch das ist für Adventure-Fans sehr gut. Kingdom Rush. Das ist so ein Tower-Defense-Game, wenn ich das noch richtig weiß. Aber eins der besseren Reihe, ja, oder eins der besseren Tower-Defense-Games, genau. Da geht's also, ach, schönste Sache. Die Grafik ist eher so im Mittelalter orientiert, wie es der Name eben schon vermuten lässt, Kingdom Rush. Und ist ganz okay. Man könnte ihm durchaus einen Retro-Style unterstellen, auf jeden Fall treffend. Ja. Retro-Style, das heißt hier so 8-Bit, 16-Bit-like-Grafik, gibt's bei Knights of Pen and Paper, ja, Plus One Edition, von Paradox Interactive. Und das Spiel ist wirklich der Hammer. Es ist tatsächlich so ein Adventure-Game, ein RPG, ein Rollenspiel, ja. Und da macht man sich dann auf hier in guter Rollenspielmanier auf die Suche durch Dungeons, ja, durch ferne Länder. Aber die Besonderheit da drin ist, dass das alles im Prinzip im Spiel auf Pen and Paper Rollenspiele basiert. Ja, und ihr sitzt da auch an einem Tisch, ja, und müsst da quasi dann hier spielen, aber im Hintergrund seht ihr dann so, sagen wir mal, das Virtuelle, so wie man das mit, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, mit den echten Papier- und Bleistift-Rollenspielen dann auch den Charakter dann darstellt, ja, Rollenspielt sozusagen tatsächlich in real. Also ich, auch da von der Denkweise her um ein paar Ecken, aber sehr, sehr schön gemacht und wirklich interessant. Auch die Musik ist schön gelungen. Leider gibt's die Musik im Vergleich zu allen anderen Games, die ich jetzt genannt habe, nicht als Soundtrack. Die anderen, wie gesagt, gibt's alle auf Soundtrack und die sind mit in dem Preis mit drin. Ja, und was für ein Preis? Das könnt ihr selbst bestimmen, wie immer beim Humble Bundle. Momentan ist der Durchschnitt bei 3,83 €. Warum ist das interessant? Wenn ihr nämlich mehr als der Durchschnitt zahlt, das heißt zum Beispiel 4, 5, 6 Dollar, wobei für diese Spielesammlung durchaus wieder 10 Dollar angebracht werden, Minimum, Leute, ja? Aber das könnt ihr selbst frei entscheiden. Dann bekommt ihr nämlich noch mehr Spiele. Leider stehen die noch nicht fest, aber unten ist schon das Icon, dass es bald mehr Spiele geben wird. Ja, und zwar am Dienstag um 11 Uhr Pacific Time wird festgelegt, wann oder welche Spiele das sind. Und ihr bekommt dann diese Spiele auch nochmal zusätzlich, wenn ihr mehr als 3,38 $ zahlt. Deswegen super Empfehlung. Danke, Robert. Wie gesagt, ich hätte es diesmal wirklich verpasst. Und das ist natürlich, das muss ich kaufen, das Teil wieder. Ne? Also schon allein mit dem Bridge Constructor und dem Pen and Paper Adventure. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Und also irre. So, dann komme ich zum Schluss zur App der Woche. Kurioserweise war auch dieser Titel mal in einem Humble Bundle mit drin. Da habe ich es dann auch mit erworben. Das Spiel gibt es allerdings auch im Play Store. Einmal als kostenlose Version mit Werbung oder als Version ohne Werbung. Dafür kostet es dann eine Kleinigkeit, ist wirklich nicht teuer. Moment, ich muss so gleich mal schauen. Bis doch vorhin habe ich es noch gewusst. 1,99 €, genau. Und das Spiel ganz lax ist nämlich ein Arcade-Action-Game, ja, wie es eigentlich traditioneller kaum sein kann. Ja, auch hier haut der Retro-Style so richtig durch und bei diesem Art von Spiel, da muss einfach dieser Retro-Style rein, ja. Wenn die Grafik gut wäre, dann wäre das Spiel Mist, wirklich, ja. Dann wäre das wirklich Mist, weil das hier, das ist ein Flair, den man oft vermisst hat. Und übrigens, der Anbieter hier, Orange Pixel, der hat ja auch schon solche Hammer-Sachen wie Meganoid, Meganoid 2 und Stardash auf Android gebracht. Und diesmal ganz lax. Hier gibt's jede Menge neue Sachen, die es vorher noch nicht gab. Zum Beispiel werden die Levels, ja, zufällig generiert. Das heißt, ihr spielt niemals zwei verschiedene Spiele-Sitzungen mit den gleichen Levels. Ja, die Levels werden also verändern sich permanent. Und auch das ist doch für viele Spieler eine Herausforderung. Man kennt das ja bei den Mario-Plattform-Games, die durchaus Ähnlichkeit mit diesem Teil hier haben, mit Ganz Lax. Wobei Ganz Lax doch ein bisschen unpazifistischer ist da, ja. Aber so vom Ablauf her. Und da kann man sich natürlich dann gut einspielen, weil man genau weiß, wo, zu welchem Zeitpunkt man wie abspringen muss. Ja, das hat schon mal einer geschafft, mit verbundenen Augen zu spielen, das Mario, Super Mario World. Das hier wird nicht gehen, weil das Level jedes Mal anders ist. Ist auch cool, ne? Da gibt's jede Menge freischaltbare Charaktere, ja. Man kann mit Panzer fahren, in Jetpacks fliegen, ja. Es gibt versteckte Levels, die man suchen muss, ja. Und wie es hier so schön heißt, Destruction, Chaos, Rain, Snow, Big Bad Hell Worms, ja. Das ist doch was, ne? Außerdem gibt's noch Zauberer, Prinzessinnen, Geeks, Voodoo-Priester. Ja, da kann man doch nicht widerstehen. Also ihr seht schon, alles drin, was kultmäßig hier notwendig ist, ja. Und noch nicht gut genug, okay? Das Ganze funktioniert mit dem Moga-Controller. Der Screen Throttle Controller wird unterstützt. Nvidia Shield wird unterstützt. Und auch Wiimotes, ja, werden unterstützt. Und auch verschiedene andere Controller, die mit Bluetooth arbeiten. Wie zum Beispiel auch der Ouya-Controller. Ja. Also, zum Retro-Game-Style könnt ihr also auch dann die Wiimote verbinden und dann eben richtig schön mit einem richtig schönen digitalen Pad dieses Spiel machen, so wie es sich gehört für den Retro-Style. Ansonsten kann man es natürlich auch auf dem Display mit dem eingeblendeten Controller spielen. Ja, damit sind wir am Ende vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritiken habt, her damit. Google Plus Uncast Community könnt ihr es finden. Einfach oben Uncast eingeben, dann werdet ihr die Community dann schon finden, ganz unten. Ihr könnt mir aber auch eine Mail schreiben, rio@thenetcasts.com, rio@thenetcasts.com. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcasts.com. Bitte an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S hinten. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.